Schweigen, aber sie hat nicht aufgelegt. Er hört weiterhin ganz leise den Partytrubel. Ob Laurie wohl ihre Tochter ist? Oder eine Nichte? »Einen Namen, nicht den Namen«, sagt Danny. Falls Anderson überhaupt danach gefragt hat, hat Gelbert wahrscheinlich gesagt, dass er bei der Polizei von Manitou oder der Highway Patrol arbeitet und dann aufgelegt. Eine seriöse Zeitung hätte einen anonymen Tipp nur abgedruckt, wenn eine weitere Quelle ihn bestätigt hätte. Aber die Typen da haben es auch so getan, und zwar mit Vergnügen. Es war eindeutig, Gelbert. Das weiß ich, und ich glaube, Sie wissen das auch. Auf Wiederhören, Danny. Rufen Sie mich nicht wieder an, außer Sie wollen ein Geständnis ablegen. Zeit für einen Schuss ins Blaue. Bekommen Sie eigentlich mit, dass er unmotiviert irgendwelche Zahlen laut von sich gibt? Welche ohne jeden Zusammenhang, einfach nur so? Nichts. Darüber wollen Sie wohl nicht reden, ja? In Ordnung. Dann setzt er an, und wünschen Sie dem Geburtstagskind, fängt er an, aber sie ist weg. Gleich anschließend ruft er Stevie in Boulder an. Sein Bruder meldet sich wie immer wie eine Mailbox-Ansage. »Hallo, Sie haben die Nummer von Stephen Albert Coughlin gewählt.« »Hi, Stevie, ich bin's.« ich weiß«, sagt Stevie lachend. »Danny, Danny, Bobanny, Banana, Fanna, for Fanny. Wie geht's dir, Brudermann?« Das sagt Danny bereits alles, was er herausbekommen wollte. Ella Davis hat Stevie offenbar nicht erzählt, dass sein großer Bruder unter Mordverdacht steht. Das heißt, sie war vorsichtig? Na, vielleicht nicht nur. Vielleicht lautet das Wort, das er sucht, diplomatisch. Danny will sie nicht mögen, mag sie deshalb aber doch ein klein bisschen. Stevie hat spezielle Fähigkeiten und er hat ganz allmählich eine gewisse soziale Kompetenz erworben, aber er ist emotional labil. »Ich bin ganz gut in Form, Stevie. Sag mal, hat meine Freundin Ella Davis bei dir angerufen?« »Ja, so eine Lady. Sie hat gesagt, sie wäre Inspektor bei der Polizei und du würdest ihnen bei irgendeinem Fall helfen. Hilfst du denen wirklich, Danny Bobanny?« »Ich versuch's«, sagt er. Dann lenkt er das Gespräch auf ein anderes Thema. Erst sprechen sie über Netherland, wo Stevie am Wochenende wandern geht, sie sprechen über einen Tanzabend, auf dem Stevie mit seiner Freundin Janet war, und darüber, dass die beiden sich auf dem Heimweg dreimal geküsst haben. Im Hintergrund läuft plötzlich laute Musik, und Stevie brüllt irgendjemandem zu, er solle die leiser drehen. Als Teenager hätte er so etwas nie geschafft, damals hätte er sich nur geohrfeigt, bis ihn jemand davon abgehalten hätte. Danny sagt, er müsse jetzt Schluss machen, sein Zorn ist weitgehend verraucht. Das ist immer so, wenn er mit Stevie spricht. »Okay«, sagt Stevie, und dann fordert er ihn wie immer auf, »frag mich nach was!« Danny ist bereit. »Folgers Special Roast«. Stevie lacht, das hört sich schön und fröhlich an. Wenn er glücklich ist, dann ist er richtig glücklich. »Gang 5, oberstes Regal rechts, wenn man zur Fleischtheke geht, Preis $12.09. Aber dort steht eigentlich der Classic Roast.« Er senkt vertraulich die Stimme. »Folgers Special Roast wird nicht mehr produziert.« »Sehr gut, Stevie. Aber jetzt muss ich wirklich Schluss machen.« »Okay, Danny Bobanny, ich hab dich lieb.« »Ich hab dich auch lieb.« Danny ist froh, dass es Davis war, die Stevie angerufen hat, bei dem Gedanken, dass Gelbert das getan hätte, dass der irgendetwas mit seinem Bruder zu tun hätte, wird ihm eiskalt.